revelation. Und heute geht es weiter mit diesem Thema. Everything in the Bible, they are all of revelation. Alles in der Bibel ist aus Offenbarung. You know, they were all written in parables. Es wurde alles in Gleichnissen geschrieben. That's so that, you know, it was, you know, it's like keeping things for those that you want them to have it. Das ist, als ob man etwas aufbewahrt für Leute, die diese Sache dann besitzen sollen irgendwann. It was kept for us properly. Es wurde gut für uns aufbewahrt. The Lord kept it. Der Herr hat es aufbewahrt. And now he's revealing it. Und jetzt offenbart er es. Praise the Lord. Halleluja. You see, that is why he said, we are to know the truth. Deswegen sagt Jesus, wir sollen die Wahrheit erkennen. And the truth is to make us free. Und die Wahrheit soll uns frei machen. You see, it is not born again that make you free. Nicht die Wiedergeburt macht uns frei. You can't be born again and never be free. Du kannst wiedergeboren sein, ohne frei zu sein. Praise the Lord. You can't be born again and remain in bondage. Du kannst wiedergeboren sein und immer noch in der Gefangenschaft sein. You know, you can't be born again and Satan is occupying your life. Du kannst wiedergeboren sein und der Teufel umgibt dein Leben. He has been defeated. That's Satan. Aber dieser Teufel wurde besiegt. But his lies are everywhere. Aber seine Lügen sind überall. Please, can you take it away so that somebody... Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. His lies are everywhere. Deine Lügen sind überall. His lies, you see, you will not be free from his lies until you know the truth. Du wirst nicht befreit von seiner Lüge sein, erst wenn du die Wahrheit erkennst. It's not born again that free you from Satan's lies. Nicht die Wiedergeburt macht dich frei von den Lügen des Teufels. Jesus said you are to know the truth. Jesus sagt, du musst die Wahrheit erkennen. That is how you are going to be free. So wirst du auch frei sein. His lies are so strong today. Und deine Lügen sind so stark. And they work powerfully. Sie sind kraftvoll. And they are so spiritual. Sie sind auch geistlich. You see, this is his lies are. That is why they can work perfectly in people in the natural people's life. Und deswegen können diese Lügen auch funktionieren. He's working perfectly in their life. Es funktioniert sehr gut in ihrem And Leben. You, if your focus is not Christ, und wenn dein Fokus nicht auf Christus Satan's liegt, lies will work in your life. Wenn die Lügen des Satans in deinem Leben funktionieren. Praise the Lord. Halleluja. In John 8, let us go to John 8. Johannes 8. Johannes 8, Vers 30. Okay, let's read from 29. Amen. Amen. And he that sent me is with me, said Jesus. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. Do we do always what pleases Jesus? Tun wir immer das, was Jesus gefällt. The decision we take. Die Entscheidung, die wir treffen. You see, is he pleased with our decision? Gefallen ihm unsere Entscheidungen? Do we listen to him? Hören wir ihm zu? Do we allow him to choose for us? Lassen wir zu, dass er für uns entscheidet? Do we allow him to direct our life? Lassen wir zu, dass er unser Leben leitet? Or we are the one that is in charge of our life? Oder sind wir in Kontrolle von unserem Leben? The life you now have is the life of Christ. Das Leben, was du jetzt hast, ist das Leben von Christus. He is to direct it. Er sollte es leiten. But you are to allow him to do it. Aber du musst zulassen, dass er es tut. If you refuse, he cannot force you. Aber wenn du dich weigerst, wird er dich nicht zwingen. He is not a dictator. Er ist kein Diktator. The time of force is coming. Die Zeit des Zwangs kommt, aber nicht jetzt. This time is not the time of force. Jetzt ist nicht die Zeit des Zwangs. But the time of force is coming. Aber die Zeit des Zwangs kommt. shall receive what ever you choose. Da wirst du das empfangen, für was du entscheidest. Und er wird dich dazu zwingen, es zu empfangen. You see, those who choose to go to hell, die, die sich entscheiden, zur Hölle zu gehen, he will go to hell. He is not the one who taking you there. Er ist dich nicht dahin schickt. Es ist deine Entscheidung. You see, you choose to go there. Du hast dich entschieden, dort and zu gehen. Must go there once you choose to go there. Und du wirst dort ankommen, wenn du dich dafür entscheidest. But now, today, you have the right, you have the time to choose. Aber jetzt hast du die Zeit, zu entscheiden. And never to harden your heart. Und dein Herz sich zu verhärten. To stop that hardness of heart. Fight against it. Kämpfe gegen dieses verhärtete Herz. Hate it. You see, the hardy heart. Das verhärtete Herz. The hardy heart. That will not want to believe his word. Was nicht an sein Wort glauben will. That will not want to believe the truth. Was nicht an die Wahrheit glauben will. Praise the Lord. Halleluja. And he that sent me is with me. He never leave us, he never forsake us. Der Vater verlässt uns nicht. We are never alone. Niemals alleine. Always remember you are never alone. Erinnere dich immer daran, dass du nicht alleine bist. That will give you joy. Das wird dir Freude geben. That will give you peace. Das wird dir Frieden geben. Anytime any problem comes, just know that before the problem you already vor dem Problem hast du schon einen Sieg. Praise the Lord. Halleluja. You know that is what I do all the time. Das tue ich immer. You see, anytime you see one anything is that I just remember that before any problem I already have victory. Deswegen ich erinnere mich immer daran, dass vor dem Problem habe ich schon den Sieg. Amen. Amen. He said, the Father is always with him, and he that sent me is with me. That is the Father. Der Vater ist immer the bei mir. Father has not left me alone. Jesus never leave you alone. Jesus lässt dich niemals alleine. He never leave you alone. Er even in the alleine. Worst, in the worst case. Auch in der schlimmsten even Situation. Sometimes we think we are just alone. Wir denken, wir sind alleine. You know, maybe Shadrach, Meshach and Abednego, they would think they were alone until they got to fire. Die drei berichten Jungs dachten, vielleicht sie alleine sind. You know, they thought they were alone. Dachten, sie until they entered into the fire, they now knew Feuer that they were not alone. Wussten, dass sie nicht alleine sind. Praise the Lord. Halleluja. You know, though they thought they were alone. Als wenn sie gedacht haben, dass sie they alleine were still trusting him. Haben sie ihm trotzdem vertraut. They still depend on him. Haben sie ihn, sich trotzdem auf ihn verlassen. Amen. Amen. Amen. Will you keep on trusting him? Wirst du ihm weiterhin vertrauen? Will you keep on depending on him? Wirst du dich weiterhin auf ihn verlassen? Will you keep on seeing him alone? Wirst du weiterhin ihn allein sehen? Will you keep on spending time with him? Wirst du Zeit mit ihm allein verbringen? He wants you to spend time with him. Er möchte, dass du mit ihm allein Zeit he verbringst. Want to have that full relationship with you. Er möchte diese volle Beziehung mit dir haben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Amen. You know, God did not leave Jesus alone. Gott hat Jesus nicht alleine gelassen. He was with him all through. Er war bei ihm die ganze Zeit. He did not leave him and Jesus when he was about to go. He promised us that he will not leave us. Er hat uns versprochen, dass er uns nicht alleine lässt. He said he will be with us forever. Dass er bei uns sein wird bis zum Ende. He's not a man that should lie. Er lügt nicht. He never lied. Er lügt niemals. Amen. Praise the Lord. Halleluja. John 8:29. And he that sent me is with me. The Father has not left me alone. For I do always those things that please him. Do you do what please him? Tust du das, was ihm gefällt? Whatever you want to do. Was immer du tust. Do you first of all think if it please God? Denkst du zuerst daran, if it please Christ? Gefällt, ob es Christus gefällt. You know, if we can learn this, and wir das lernen können, you see, if we can always remember this, du uns immer daran erinnern können, it will help us to run away from evil. Wird uns das helfen, vom Bösen wegzulaufen. You know, there's a psalm that says, your word have I hidden in my heart, so that I will not sin against you. Ein Psalm steht, mein Wort habe ich in meinem Herzen versteckt, damit ich nicht gegen dich sündige. Your word have I hidden in my heart. Mein Wort habe ich in dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen. This is the word of Christ, the gospel of Christ. Das ist das Evangelium von Christus. I have hidden in my heart. Habe ich in meinem Herzen verborgen. So that I will not sin against damit ich nicht gegen ihn sündige. Praise the Lord. Halleluja. He said, for I do always those things that please him. Denn ich tue immer die Dinge, die ihm gefallen. That should be our prayer. Das sollte unser Gebet Daddy, sein. Daddy, help me to do what please you. Vater, hilf mir das zu tun, was dir gefällt. What please you. Was dir that gefällt. Whatever decision I take will be coming from Sie you. Egal, welche Entscheidung ich treffe, dass sie help von dir kommt. Help me to reject flesh. Hilf mir das Fleisch zu help vermeiden. Help me to see you alone. Hilf mir nur dich zu sehen. Praise the Lord. Halleluja. You have to know he never leave you. Wir müssen wissen, dass er uns niemals alleine lässt. And you are to know that you are to always remember him always. That you see how to do those things that please him. It is when you can remember. You can remind yourself of him always in your life. Wie tun wir die Dinge, die ihm gefallen, indem wir uns immer an ihn erinnern in unserem Leben? For I do always those things that please him. Anywhere I go, ja, wo ich Daddy will he please you. Wird dir das gefallen? You know, it's not what please you, it's what please him. Es geht nicht um das, was dir the gefällt, job you are doing, gefällt. It doesn't die Arbeit, please die du tust, gefällt sie ihm. You see, is that what he have for you? Ist das, was er für dich hat? You see, your movement, your relationship with people. Deine Beziehung is that machen. What he want for you? Ist es das, was er für dich möchte? Is that what does it please him? Gefällt ihm das? Your relationship with those people, deine Beziehung your movement. Mit den Leuten? Does it please the Lord? Gefällt sie dem Herrn? He said, we are two or three are gathered together in my name. Dort ist er. You know, if he is not there, Satan is always there. Wenn er nicht da ist, ist der Teufel immer da. Anytime you gather, wenn ihr euch versammelt, he see that Christ there or Satan is there. Ist Christus da oder der Teufel ist da? You choose who is there. Dich, wer da ist. Who you want to be there? Wer da sein soll? He said, we are two or three are gathered. You see, if you are gathered not in his name, you will gather in another name. Wenn du nicht in seinem Namen so versammelt bist, wirst du in einem anderen Namen versammelt sein. It's only two names. Es gibt nur zwei Namen. Christ or Satan. Christus oder der Teufel. There is no third party. You see, if you are not gathered in his name, wenn du nicht in seinem Namen versammelt you will bist, be gathered in Satan's name. Wirst du im Namen des Teufels versammelt sein. Praise the Lord. Halleluja. You see, check your gathering. Prüfe deine Treffen, deine check your Versammlung, with people. Deine check your relationship with deine those Beziehungen, people. Deine Gemeinschaft. I don't have any friends. Ich habe keine Freunde. And I'm so proud of it. Ich bin stolz darauf. Praise the Lord. Halleluja. You know when Jesus comes into your life, wenn Jesus in dein Leben kommt, he just come with everything he has. Kommt er mit allem, was er hat. If you allow everything is he have to come in with him. Wenn du zulässt, dass alles, was mit ihm kommt, zu dir kommt. And once he come in, wenn er reinkommt, he will take away things you so much love. Wird die Dinge wegnehmen, die du liebst. There are things you love that he will even take away. Es gibt Dinge, die du liebst, die those friends that do not even love you anyway. Freunde, die dich that you lieben. Believe they love you. Du glaubst, dass sie dich you lieben. Are thinking they love you. Du glaubst, dass sie dich lieben. You mean they don't even love you. Also lieben dich nicht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. It's like what this man said. That John. If you put something here and let us go to John. Praise the first John. Yes, Johannes. Go to first John. Amen. Amen. Let me see if I can get it. Amen. Amen. And see what praise the Lord. Hallelujah. First John 2. 1. Johannes 2. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 19. 19. Look at it. He said they went out from us. But they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not of us. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when people are living, sometimes we are even we are sad. Die Leute gehen, sind wir traurig. You know, when friends go. Und Freunde gehen. You see, we tell we are sad. Sind wir traurig. You see, when even mother go. Meine Mutter geht. You see, when father, when people, brothers and sisters, when they leave. Und Geschwister gehen. You see, we think God does not want to take anything from you. Gott will nichts von dir nehmen. He wants to change the rod to his own rod. Er will diesen Stab ändern. You know, the rod of Moses. Der Stab von Mose. Now became the rod of God. Wurde zum Stab Gottes. When Moses submitted the rod to God. Als Mose den Stab Gott übergeben hat. Before the rod was submitted. Bevor der Stab übergeben wurde. The rod could not provide water. Konnte der Stab kein Wasser versorgen. Bringen, denn das hat you see, the rock could not divide the sea. Dieser Stab konnte das Meer nicht teilen. You see, that rock could do no supernatural thing. Dieser Stab konnte nichts Übernatürliches tun. Once it was given to God. Aber als dann Gott übergeben wurde, and whatever you give to God, was immer du Gott übergibst, he said hundredfold. Hundertfältig. It's not just only money, everything, whatever it is. Because when it comes, it's no longer natural, it's supernatural. Wenn es dann kommt, ist nicht mehr natürlich, sondern übernatürlich. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever you give to him. Was immer du ihm übergibst. Example is Moses' rod. Zum Beispiel, das beste Beispiel dafür ist der Stab von Moses. Just a natural rod. Ein gewöhnlicher Stab. If you can change natural rod. Wenn einen Stab ändern to become supernatural rod. Zu einem übernatürlichen he can change money to become supernatural. Dann kann er auch Geld ändern. But whatever you give to him, whatever your mother or whatever you have surrendered, he can't change it. He doesn't want to take anything. Was immer du ihm übergeben wirst, wird er umwandeln. He said they were not of us. If they were of us, they could have remained with us because of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sometimes we are sad when they leave. Und sind wir traurig, wenn Leute gehen. He said, rejoice in all. Er sagt, freu dich in allem. Rejoice in everything. Freu dich in allem. If they were part of us, wenn sie Teil von uns gewesen wären, wären sie geblieben. If they choose Christ, they wenn sie sich remain. Für Christus entscheiden, but if wenn they choose the world, wenn sie sich für die Welt entscheiden, it's bye-bye to the world. For you. For me. For me, it's bye-bye to the world. Kannst du... Praise the Lord. Hallelujah. Somebody play music there. Okay. Du hast dich von der Welt verabschiedest, deswegen wirst du dich auch von ihnen verabschieden müssen. I have said bye bye to the world. Denn ich habe mich von der Welt entschieden. Aber sie haben sich nicht von der Welt verabschiedet. You see, they are still part and parcel of the world. Immer noch Teil von der Welt. You know, it's like the children of Israel. Die Kinder Israel. They left Egypt, but Egypt did not leave them. Sie haben Ägypten verlassen, aber Ägypten hat sie nicht verlassen. They are no longer in Egypt. Die waren nicht mehr in Ägypten. But all the time. Aber die ganze Zeit Egypt was ringing bell in war their Ägypten mind. In ihnen. It was always Egypt in their heart. Es war immer Ägypten im Herzen. The slightest thing. We could have remained in Egypt. Wenn wir mal in Ägypten geblieben. In Egypt we could eat bread. In Ägypten konnten wir Brot but here are no food. Aber hier gibt es keine Essen. In Egypt maybe there was just ventilator or what do you call it? Silly fan or air condition. But here in desert it's so hot. In Ägypten gab es Klimaanlagen und alles, um das Leben zu erleichtern. Aber hier in der Wüste ist nichts. Aber ich danke Gott für Mose. In Hebräer 11. He said he chose to suffer with God's children. Steht, dass er sich entschieden hat, mit Gott zu leiden. Let's go there. Hebräer 11. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for Moses. Ich danke Gott für Mose. Oh, Daddy, thank you. Hebrews 11, from verse 24. He said, by faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. You know, a son, you know, the natural. Das natürliche. As a king, as a queen's daughter. Or son, let me say son, you see. Or you as a daughter, you see. As a child of a king, Moses refused it. Moses hat es verweigert, ein can you see that? Ein königlicher Kind zu sein. Today? Wer würde so einen Titel verweigern? We will love. Wir würden es lieben. To be called the son of the president. Ein Sohn von or the daughter of the president. Sohn von prominenten Präsidenten. But Moses is not somebody like that. Aber Mose war nicht so. He rejected it. Er hat es verweigert. He refused it. Praise the Lord. Hallelujah. I love it. I love it. Amen. Amen. I love it. You see, he refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Er weigert, ein Sohn von Pharaos Tochter genannt zu werden. Despite the beautiful palace. Und dieser Palast, the money that is flowing everywhere. Das Geld, was and the other side, you see, the other side, God's side. Und die andere Seite, Gottes Seite, da war nicht. No money, nothing. Kein Geld, nicht. They were slaves. Sie waren Sklaven. He refused to be called a king's son. Er hat sich geweigert, ein Königssohn genannt zu werden. No wonder. You know how... No wonder this sea, the sea can divide. Kein Wunder, dass sich dieses Meer geteilt hat. You know, to be radical in Christ's kingdom. Radikal im Königreich Gottes zu sein. Bedeutet sich immer für ihn zu entscheiden, egal was es kostet. No matter what. Egal was es kostet. You see those things you want to live, man, it's so painful. You see, no matter what. You know, this was not even easy for Moses. Es war nicht einfach für Mose. If you compare yourself to things of this world today, wenn du dich jetzt mit den Dingen dieser look Welt at things of this world. Schau dir die Dinge look at what money can do for you. Schau dir an, was Geld für dich you machen see what kann. It can buy for you. Was the clothes you can have, Kleidung, the shoes you can have. You see the enjoyment. What this world called enjoyment. Das, was diese Welt places you can travel. Orte, an die du verreisen kannst. Without even telling them you can be here. You see the nice thing you are here. You know what money can do for you. Was Geld für dich tun kann. Moses rejected it. Aber Moses hat es verweigert. Well, we reject that today. Wer würde das heute verweigern? In verse 25, it says, choosing to be to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Do you see that? Do you see that? I'm about to help us to read 25. Hebräer 11. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Choosing, it was his choice. Es war seine Entscheidung. He chose to suffer with God's children. Er hat sich entschieden, mit Kindern Gottes zu leiden. Today we choose to enjoy with sinners. Heute wollen wir lieber mit Kindern genießen. Genießen. People will choose to enjoy with sinners. Wir wollen mit Sündern than to suffer with God's children. Als mit Kindern Gottes zu leiden. Choosing is your choice. Es ist deine Entscheidung. You choose. Du entscheidest it's dich. Who to direct your life? Wer dein Leben leitet? Who you allow to come in? Wen du reinlässt? Who you open the door for? Wen du die Tür öffnest? To come into your life. Denn dein Leben kommt. It's your choice. Es ist deine Entscheidung. Is it Christ or Satan? Ist es Christus oder der Teufel? And through the people you move with, you see, we are going to open the door in one way or the other. Du wirst die Tür öffnen. You see that, you know, Satan is he come in the flesh. Der Teufel kommt im Fleisch. You see, he come through people. Er kommt durch Menschen. You see, come through whoever you are going to open immer, the door. Wie du die Tür aufmachst. To come into your life. In dein Leben zu kommen. You better allow it to be you and Christ. Lass lieber zu, dass du in Christus bist. He was, he is already the light in your spirit. Er ist schon das Licht in deinem Geist. The light, the candle, the Bible said the spirit of man, of man, is the candle of God. Die Bibel sagt, dass der Geist des Menschen die Kerze Gottes ist. You see, it is on, he on it. Er hat sie angemacht. Once you are born again, the candle is on. Kerze angezündet. You see, you better allow it to be on. Lass lieber zu, and allow it to come into your mind. Und lass das in deine Gedanken kommen. You see, don't have Jesus in your mind and you have the flesh in your don't have Jesus in your spirit and have the flesh in your mind. Hab nicht Jesus im Geist, aber dafür den Teufel oder das Fleisch in deinen Gedanken. You see, your mind, is your mind who control your mind? Wer kontrolliert deine who Gedanken? Control your decision? Wer kontrolliert deine Entscheidung? Christ. Es ist Christus. Is it Christ that control whatever? Es ist Christus. What your choice today? Der deine Entscheidung kontrolliert. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. He said, you know that man that sing that he sang a song. Goodbye to the world. Goodbye to the world. Wir bye bye to the world. He said, I cannot enjoy the pleasure of sin any longer. Ich kann den it's Genuss over with the pleasures of sin. Mit dem Genuss der Verse 26. Then esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt. Can you see it? That beautiful house. Dieses schöne Haus. You see, he rejected all. Er hat alles verweigert. You know, my mother's house might even be more beautiful than where the Lord wants me to be. Das Haus meiner Mutter ist vielleicht schöner als das Haus, in dem ich sein soll. That is not what is beautiful. He thought it's not what is comfortable. Aber es geht nicht um das, was God wants. Gemütlich ist und das, was schöner ist, sondern das, was Gott will. Praise the Lord. Halleluja. You see, you know, the children, it's just like that of Elijah. Elijah, you see, and the brook Cherry, you see, and the king palace, the king, what do you call him? Forgotten his name. Praise the Lord. Hallelujah. He went to the king after telling the king what, that there will be no rain until he now says so. Elijah ist zum König Ahab gegangen und hat ihm gesagt, dass es 3 Jahre keinen Regen geben wird. Erst wenn er sagt, es soll regnen, dann wird es erst wieder regnen. You know. And the Lord now said, he told him where to go. Und er hat ihm danach gesagt, wohin er gehen soll. Elijah did not argue. Und Elijah hat nicht diskutiert. He did not argue with him. Er hat nicht mit ihm diskutiert. Why should I go there? You know, today we will argue. Heute werden wir diskutieren. We will ask question upon question. What are we doing there? Is this place not better than there? Is here is more comfortable than there? Just like Moses here. So wie Mose. He did not argue. Er hat nicht diskutiert. He just chose to suffer with God's children. Er hat sich entschieden, mit den Kindern Gottes zu leiden. To enjoy the pleasure of sin. Als den Genuss der Sünde zu haben. The wealth of this world. Den Reichtum dieser Welt. That people follow. Wohin, hinter dem the praise of man. Das Lob der Menschen. The praise of Christ. Aber nicht das Lob von Christus. They praise you, the Son. You know, the people will love to be with you. Leute wollen bei dir sein. Son of a king, son of a queen. Königs Kind. The whole world they will know you. Die ganze Welt kennt dich. The praise of men are not the praise aber of Menschen Christ. Feiern dich aber nicht. They are praising dich. You see, they are admiring you. Sie bewundern they are dich. Not admiring Christ. Bewundern nicht Christus. They are not praising Christ. Sie preisen nicht Christus. You know, our parents we want their children to marry the king, yeah, or the queen. Alle Eltern wollen das, dass or the princess of this world. Dass ihre Kinder, you know what is that? Könige, die Königinnen, die Prinzen und Prinzessinnen dieser Welt heiraten. Better choose God. Aber entscheide dich lieber für Gott. How long are you going to spend here? Wie lange bist du denn hier auf Erden? How long will you spend here? Wie lange bist du hier? If you are too old, maybe 150. Vielleicht 150. Better you are going to be there forever. Aber in der Ewigkeit. Everlasting. Years upon years. Ewig. You know, to be in hell for years upon years. Ewig in der Hölle zu sein. It's terrible. Schrecklich. You know, put just a little, just your finger, the tip on the candle. And put the tip of your finger, put it. And see how painful it is. Halt mal deinen Finger in eine Kerze und siehst du eine brennende Kerze und siehst du, wie schmerzhaft das ist. You see, look at it. Just have a taste of it. And see if it is lecker. You see, how to be fine. All the body is going to be there. Dein ganzer Körper wird verbrennen. If you refuse to choose Christ, wenn du dich weigerst, Jesus Christus, you know you are going to know your mother in hell. That's one thing. You have said it before. Ich habe schon immer gesagt und werde es immer wieder sagen. You are going to know your father in hell. Leute in you are going to know your friends. You are going to know people in hell. You are going to see them. That is. People think that once you leave, that you are not going to see. You are going to know. Dass wenn du hier weg bist, dann ist alles egal. Aber du wirst diese Leute wiedererkennen. Luke 17. Und lesen wir Lukas 17. You see, go and read it. And see what, like the Lazarus, Lazarus and the rich man. Da sehen wir das, die Geschichte von Lazarus und dem reichen Mann. The rich man could see Lazarus in Abraham's bosom. Der reiche Mann konnte Lazarus sehen und Lazarus konnte auch den reichen Mann sehen. Could see him in hell. All the hope, you know, this body is like, it's like you put your hand in the glove. You are wearing handshoe. Dieser Körper ist, als ob du eine Handschuh trägst. You know, when you wear handshoe, your hand is still your hand. Wenn du einen Handschuh trägst, ist deine Hand immer noch deine Hand. You see, once you remove the handshoe, your hand still remains your hand. Wenn du den Handschuh ausziehst, hast du immer noch eine Hand. So also is our body. Du glaubst es auch mit unserem it's Körper. Like the handshoe. Es ist wie der Handschuh. Once you remove it, wenn du diesen Handschuh your body still remains your body. Bleibt dein Körper noch dein we Körper. Don't know that. Daddy, thank you. If you really understand that, You go to your loved ones and say, wenn du das wirklich verstehen würdest, würdest du zu deinen Liebsten gehen und denen sagen, dass das Christus be your goal in your life. Das wird dein Ziel sein That's im Leben. The come to Christ. Dass du zu Christus kommst. Have relationship with Christ. Beziehung haben mit Christus. We have all that things in mind. Aber wir haben immer andere Sachen im Kopf. We see all that things in mind. Andere Sachen im Kopf, die uns immer wieder not stören. About Christ at all. Es geht no, uns um Christus. You should be told us. Praise the Lord. Halleluja. Verse 26 again. Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he hath respect unto the recompense of the reward. And by faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king. For he endured as seeing him who is invisible. He was not afraid of the mother. Hatte keine Angst not afraid of the father. Not afraid of friends. You know, there are things that bother us to that make us to be afraid. Es gibt Dinge, die uns Sorgen we are afraid of Angst people. Machen. We are afraid of Menschen. Things. Angst vor Dingen. We are afraid to lose the job. Wir haben Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. But here Moses was not afraid of he was not afraid of the king. Aber hier hatte Mose keine Angst vor dem König. No fear. Keine Angst. Ah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You see, prefer the invisible. Ihm war das Unsichtbare lieber. The God that you cannot see. Gott, Gott den man you know sehen kann. There. Aber du weißt, dass er da ist. No, you cannot see him. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst. But he is existing. Er existiert. He is alive. Er ist lebendig. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he was not afraid of the natural. Er hatte keine Angst what vor people Menschen are going to say. Dem, was die Leute sagen you see, they can say whatever they want sagen, to say. Was sie wollen. My choice, I am choosing for them also. Ich entscheide mich auch für choosing die. Christ, my choosing Christ, it means I handle them to Christ. Gehört, dass sie Christus can übergebe. You get it? Your choosing Christ means you handle them to Christ. Für Christus zu ergeben heißt, dass ich sie Jesus übergebe. He is to change your life and er soll ihr Leben do. Verändern, nicht ich. But what he wants you to do is just choose me. Ja, was wir tun sollen, ist uns choose für ihn Christ. Entscheiden, für Christus. Praise the Lord. Halleluja. Everything here through faith, by faith, by faith, alles by durch faith. Glauben. By faith, by faith, by faith, by faith, by faith. Let's leave here. We still have things to cover. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Mm. In John 8, go back to John 8, please. Let us see what we have there. Verse 30, as he spake these words, many believe on him. You know, believers. Gläubige. He said, many believe on him. Viele glaubten an ihn. It's not just hearers, it's believers. Nicht nur die Hörer, sondern die glauben. You see, it's not hearing. Nicht hören. It's do you believe? Sondern glaubst du? It is not when you hear, it is when you believe. Es geht nicht um den Zeitpunkt des Hörens. You know, so many times we hear, but we never oft hören believe. Wir glauben nicht. It's as if we believe, but we never believe. Ist so, als ob wir glauben, nicht. You know, when you know that somebody is not in faith. Weißt du, wenn jemand nicht im Glauben ist? Wenn diese Person gestorben ist, then you know it's not dann weißt du, dass sie nicht geglaubt hat. Faith never lies. Der Glaube lügt nicht. Faith never fails. Der Glaube versagt auch faith nicht. Never disappoints. Glaube enttäuscht auch nicht. Praise the Lord. Halleluja. You see, faith is never weak. Der Glaube ist niemals schwach. It's so solid. Es ist einfach so. It never fails. Never disappoints. Enttäuscht auch nicht. The faith is not maybe it will work, maybe it will not work. There is no maybe faith. Da gibt es kein vielleicht. It is a law, the law of faith. Das ist ein Gesetz. Gesetz it is a law. You know when God speaks, it becomes law. Wenn Gott spricht, ist es ein Gesetz. It's like a king. You know a king, the natural king. Once they speak, it becomes law. Die Könige, wenn sie sprechen, wird das, was sie gesprochen haben, zum Gesetz. God said, he's telling you that you should be aware of deswegen what you sagt speak. Gott, pass auf das, was du sagst. God's children, du, you are ihr Kinder Gottes, passt auf. You are kings. Wir sind Könige. That's why Jesus is called King of Kings. Deswegen ist Jesus der König der Könige. Because we are all kings. Weil wir alle Könige sind. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Don't doubt yourself. Unterschätze dich nicht. You know, sometimes we just look at ourselves on the mirror. Ah, this one is a king. Manchmal schauen wir in den Spiegel und bemitleiden uns. You cannot see your spirit. Du kannst nicht deinen Geist fühlen. Du kannst deinen Geist nicht fühlen. Aber du bist ein König. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. A lot believe on him. Viele glauben an ihn. 31. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are you my disciple indeed. Disciples mean followers. Jünger heißt Nachfolger. You see, disciples mean followers. We are more than disciples. Wir sind mehr als Jünger. Mehr als Jünger, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht nur Nachfolger. We are not just followers. Wir sind nicht nur Nachfolger. We are sons and daughters. Wir sind Söhne und Töchter des Herrn. Praise the Lord. Halleluja. We are not just workers of the Lord. Wir sind nicht nur Arbeiter des Herrn. You see, working for him. You know your chef. You know your boss in your place of work. Zum Beispiel dein Chef auf der Arbeit. You that work for him and their children. Are they the same? Do you have the same relationship with them? Du hast nicht die gleiche Beziehung zu deinem Chef wie die Kinder deines Chefs mit ihm haben. Stop following God. Stop having a relationship with God as if you are a follower. Hör auf, Beziehung mit Gott so zu haben, als ob du einfach nur ein Nachfolger bist oder nur ein Jünger bist. Als ein Disciple, you can never inherit Christ's kingdom. Weil als ein Jünger kannst du das Königreich Gottes nicht erben. You cannot inherit his kingdom. Du kannst sein Königreich nicht erben als ein Jünger, nur als ein Sohn. Praise the Lord. Halleluja. Du musst den Unterschied kennen zwischen Jünger und Sohn. You have to grow above disciples and now become a son of God. Du sollst ein Sohn Gottes werden. Amen. Amen. Verse 32. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. It is the truth you know that. Das ist die Wahrheit, die du kennst, die macht dich frei. Praise the Lord. Halleluja. We have to know how revelation comes. Wir sollten wissen, wie Offenbarung kommt. How to have revelation. Wie wir Offenbarung haben. Revelation is Christ revealing himself to you. Offenbarung bedeutet, dass Christus sich dir offenbart. I'm telling you the hidden things. Und dir die verborgenen Dinge in Mark zeigt. 4, look at Markus, Mark 4. Let's Markus go 4. Let's go to Mark 4. Praise the Lord. Hallelujah. Look up from verse 9. Verse 9. And he said unto them, he that hath ears to hear, let him hear. If you have ear to hear, everybody have ears. Jeder hat Ohren. He's talking about the spiritual ears. Es geht um die geistlichen Ohren. You hear, we hear the Christ's message with our spiritual ears. Wir hören die Botschaft von Christus mit unseren geistlichen Ohren. If you hear with your natural ear, you can never understand. Wenn du mit deinem natürlichen Ohr hörst, wirst du es nicht verstehen. That's why your understanding needs to be open. Sie muss dein Verständnis geöffnet werden. The truth opened our understanding. Die Wahrheit öffnet unser Verständnis. That's Hebrews 11. The truth opened our understanding. Die Wahrheit öffnet unser Verständnis. Then we can now understand. Dann können wir auch ihn verstehen. Praise the Lord. Halleluja. He said, and he said unto them, he that have ears to hear, let him hear. Everybody in this world, they all have ears. Jeder auf dieser Welt hat Ohren. Verse 10. And when he was alone, they that were about him, with the 12, asked of him the parable. You know, you have been speaking and speaking in parables. Sie haben gesprochen, Gleichnisse. You know the Bible. You see, if you read the Bible is just written in parables. Die Bibel ist in Gleichnissen geschrieben. You see, what is inside the parable need to be revealed. Das, was drin ist, muss offenbart werden. But it is revealed. You see, what is inside is the truth. Das, was da drin ist die Wahrheit. That Jesus said you are to know. Die du erkennen sollst. It has to come through revelation. Es muss durch Offenbarung kommen. That is God himself revealing it, revealing the things inside to you. Das heißt, Gott selbst offenbart dir die Dinge, die there drin was sind. A time the Lord used it as banana to me. Es gab eine Zeit, der Herr hat mir das erklärt mit einer Banane. He said banana, he said you don't eat the shell, the back. Zum Beispiel die Schale von einer he Banane said, nicht you essen. Want to peel it. Und dann müssen sie schälen. Then inside is what you eat. Das Innere, das essen wir. He said the inside is the truth. Das Innere ist die Wahrheit. Praise the Lord. Halleluja. He said but a lot of us we are outside. Und viele von uns sind draußen. You see just leaking outside. Wir essen das Äußere. You see just leaking outside. Try to leak outside. Das Äußere essen. But the inside, which is the truth. Aber das Innere, was die Wahrheit nobody ist. Is there. Da ist keiner dran. Praise the Lord. Halleluja. You see, the inside is like a gift. Das Innere ist wie ein Geschenk. You know, a gift, the outside paper is not the gift. Das Geschenkpapier ist nicht das Geschenk an sich. You know, the carton is not a gift. Die Schachtel ist nicht das Geschenk. But the gift is inside. Aber das Geschenk ist in praise der Schachtel. Praise the Lord. Halleluja. You see, the gift is inside das the Geschenk gift. In der Schachtel. You see, you have to open it. Du musst es öffnen. And get to the gift. Damit du in das Geschenk kommst. Praise the Lord. Halleluja. A lot of us, we are just outside. Viele von uns sind einfach draußen. You see, we never get into that gift. Wir gehen nicht in das Geschenk rein. Today, that is what religion is doing. Heute ist das, was Religion it's all about outside. Es geht immer nur um das Äußere. It's all about outside. But the inside is unknown. Aber das Innere ist unbekannt. It tells the Holy Ghost to know the inside. Den Heiligen Geist, um das Innere zu erkennen. And to know the inside, that is what is called revelation. Um das Innere zu erkennen, das ist Offenbarung. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. The Lord has to reveal. That's why when he was about to go. Gegangen, he introduced the Holy Ghost to us. Uns den Heiligen Geist hinterlassen. So that he will now reveal the inside to und us. Er uns das Innere because we offenbart. Need the revelation. Wir brauchen die if not, you are never free. Weil sonst haben wir die Wahrheit nicht. Though Satan has been defeated. Auch wenn der Teufel besiegt but worden his lies are so Lügen sind so kraftvoll. The lies will bring you down. Die Lügen werden dich runterziehen. They are so powerful. Sind so kraftvoll. The world system today is all about the lies of Satan. Im Weltsystem geht's immer um die Lügen. There is no example of Christ anywhere. Wir sehen Christus da nicht. Amen. Amen. Vers 11. Vers 11. Okay, Vers 10. And when he was alone, they that were about him, with the 12, asked of him the parable. Verse 11. And he said unto them, unto you it is given to know the mystery of the kingdom of God. But unto them that are without, unto them that are without Jesus, die, die ohne Jesus sind. Those that refuse to surrender to him, those that refuse to see him alone, sie ihn nicht sehen, you know, they see them, they see themselves, sie sehen immer noch sich selbst. They see their parents, sie sehen ihre Eltern. They see friends, sie sehen Freunde. They see, you know, it's all about things, it's all about Dinge. Five senses, it's all about what people will say. Es geht what my, what will my mother say about me? What will my, what would you think? What will she think? Or what would my father think about me? Vater I want, you know, I want to, you know, you allow it to be Christ. Aber lass du das he said, those without. Die, die ohne sind. But unto them that are without, all these things are done in parables. Those without Christ. Die ohne Christus. Those that refuse to surrender to him. Die sich weigern, sich Christus hinzugeben. Those that refuse to believe everything of him. Die nicht alles von Jesus glauben. You know, some of us, we pick and choose what we want to believe. Einige von uns, wir entscheiden, was wir glauben, was wir nicht glauben. The other side, no. Das eine kann ich glauben, das andere kann ich nicht glauben. Was kann ich hören? I thank God for Moses. He was not also like that. Ich danke Gott für Moses, denn er war auch nicht so. We will go there later. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, to see this mystery, to have this mystery. Dieses Geheimnis zu sehen. He wants you to have it. Er möchte, dass he wants you to know them. Er möchte, dass he wants you to just embrace them. Dass du es empfängst. But you have to first surrender to him. Aber du musst es ihm hingeben. It's not just being born again, it's to surrender to Christ. Du bist wiedergeboren, sondern sich Christus hingeben. You see, you can be born again, it's all about yourself. Du kannst wiedergeboren sein, aber es geht nur um dich selbst. It's all about you. It's all about what is going to happen was to your family. It's all about the flesh. Es geht immer nur um das not Fleisch. Nothing about Christ. Aber nicht um Christus. Praise the Lord. Alleluia. He said, and he said unto them, verse 11 again, unto you it is given to know the mystery. Those in laws, it is hidden from them. For them, them it is verborgen. It is hidden for them. Es ist für sie verborgen. The sinners, it is hidden from them. Und für die Sünde ist es versteckt. The sinners, we talk about sinners later. Praise the Lord. Halleluja. You see, for sinners, it is hidden. Für die Sünder it is hidden from them. Es ist versteckt. But those in law, aber die Menschen, the man, said they are born again. Sie sagen, but sie it is hidden. Aber es ist verborgen. It is hidden. Once they now embrace Christ, wenn sie dann Christus akzeptieren, it will now be revealed to them. Wird es ihnen offenbar. But those in grace are those that are that is being revealed sind, Ihnen wird es offenbart. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You see, those in grace, those that never see themselves, they die see nicht Christ. Sich selbst sehen, sondern Christus allein. They see Christ, that will be grace. Wie wir in der Gnade sind. Be grace is seen, is see what he did. Indem wir das sehen, was er getan hat. Amen. Amen. Verse 12. That seeing they may see and not perceive. And hearing they may hear and not understand. Lest at any time they should be converted. And their sins should be forgiven them. Praise the Lord. Hallelujah. It's not without Christ. Aber nicht ohne Christus. Allah want to go to God without Christ. Viele wollen zu Gott gehen ohne Christus. No, they want to go through Muhammad. Sie wollen durch Muhammad gehen. Through all these religious leaders, you see, they want to go through them. You see, it will never work. It can never be revealed unto you. Es kann dir niemals offenbart werden so. Amen. And he said unto them, know ye not this parable? And how then will you know all parables? There are some things that we don't know that we can, our father is so surprised. Es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Unser Vater ist so überrascht darüber. So I saw something here when things happen. I'm so surprised. Genauso wie auch hier in der Gemeinde Sachen passieren, bin ich verwundert. I always think that you know them. Weil ich mir denke, das ist auch falsch klar. Here Jesus said, he said, you don't know this. How can you know others? Jesus sagt, ihr versteht das nicht. Wie wollt ihr denn anderes verstehen? You know, sometimes we cannot even know the little things. Manchmal können wir das Kleine noch nicht mehr. You see, how can we know other things? So dann andere Sachen. He said we are going to judge the angels. So, wir werden über die Engel richten. We are going to judge the angels. If you cannot settle little case here, if you cannot rest with Christ here, wenn du hier nicht auf Christus aufbauen kannst, because of a little thing that comes that happened. Den kleinen Dingen, die how can you judge the angels? Wie kannst du dann über die Engel reden? You see how can you know it's resting in the Lord. Wir ruhen uns im Herrn aus. It is resting in Christ. Wir ruhen uns in Christus. Allow him to settle things. Lass zu, dass er Dinge. Praise the Lord. Amen. Dass er die Sachen klärt. Denn er möchte, dass wir uns auf ihn ausruhen. Amen. Amen. To judge the angels. Die Engel richten. Without Christ, you cannot judge the angels. Ohne Christus kannst du die Engel nicht richten. You see, no one can judge the angels. Niemand kann die Engel richten. Only Christ. Nur Christus. You see, we say, you know, if you cannot rest on Christ now. Wenn du dich jetzt nicht auf Christus verlassen kannst. To settle things for you. Dass er dir how can you rest on him to judge the angels? Wie willst du dich auf ihn ausruhen, damit du die Engel richtest? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We have to know how revelation comes. Wir müssen wissen, wie Offenbarung kommt. You believe all of Christ. Du glaubst alles von Christus. So kommt Offenbarung. You believe all. Du glaubst alles. You submit to him. Du übergibst dich ihm. And believe all. Du glaubst alles. Not choosing some. You know, not picking and choosing what fits you, what suits you. Du entscheidest nicht, was dir passt. It's not, you know, I'm shy. I'm ashamed to say this. You know, somewhere, you know, to raise the dead. Um die Toten wieder aufzuwecken. If you do not see yourself as Christ, you can the dead never come up. Als Christus siehst, in Christus siehst, dann werden die Toten nicht auferstehen. Satan is not afraid of you. Weil der Teufel hat keine Angst vor dir. He's always, you only surrender, you only submit to the Jesus in you. Er kann nur vor Jesus Christus in dir niederknien. You know, if you separate yourself from Christ, Satan is so pleased. Wenn du dich immer von Christus trennst, gefällt das dem Teufel. You know, some of us, we are master of that. Separating ourselves from Christ. So gut darin, uns immer von Christus zu trennen. You see, we never see ourselves how the Lord wants us to see ourselves. Wir sehen uns nicht so, wie Christus uns sieht. He called Gideon a mighty man of valor. Hat Gideon einen mächtigen Mann genannt. Gideon said, I'm poor. My father, he was talking about natural. Und Gideon sagt, ich bin arm und hab nichts. Praise the Lord. But God said, you are a mighty man. Aber Gott hat gesagt, du bist ein mächtiger Mann. He's looking at you today. He's not seeing your name, the natural name. He's seeing the name of Jesus. Er sieht den Namen von Jesus. He's seeing your spirit that is so pure, that is so perfect, that is holy, that is righteous. He sees his, you know, his spirit. Denn er ist Geist. Your spirit, his spirit, your spirit. Und er hat Beziehung mit deinem Geist. Praise the Lord. Halleluja. Let us go to number 12. Number 12. 4. Mose 12. Hm. You have to believe what all he say, all he's saying about you. Du musst alles glauben, was er über dich sagt. If not, sonst there's no revelation. Es gibt keine Offenbarung. You cannot hear his voice. Du kannst seine Stimme nicht you know, hören. John 10, my sheep hear my voice. You have to hear his voice. But how to hear his voice? Meine Schafe seine. You no longer look at yourself. Dass die Schafe des Herrn ihn hören. Daddy, thank you. Here is so hot, eh? Praise the Lord. Amen. This one is not getting here, God. Number 12. Let us go to number 12. 4. Mose 12. Amen. We have to maybe later talk about that. Amen. Praise the Lord. Amen. Number 12. We will quickly read from 1 to 10. Amen. Amen. We quickly read from 1 to 10. 1 bis 10. Tanya. Is it Tanya or Tanya? Tanya. Tanya. Because I saw it in the Everett. Tanya said, this is not Yah. This is not how to spell Yah. Tanya. Okay. You can come in. Tanya. Okay. Praise the Lord. Amen. Yeah. You are blessed. Yes, I saw what you brought. You are blessed. You are a blessing. Amen. And no giver to you. You are blessed and you are a blessing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 1. Look at it. Tanya. Yeah. Because that one I have to go to Uni before I can pronounce it. I have to go to Uni. 1-3. Help us to read 1-3. Der Herr befahl Mose, den Israeliten diesen Weisungen weiterzugeben. Wenn eine Frau einen Jungen zur Welt bringt, gilt sie 7 Tage lang als unrein. 4. Mose 12, 1. Ach, 4. Mhm. Nicht schlimm. 4. Mose 2, ne? 12? 1. Okay. Miriam und Aaron machten Mose Vorwürfe, weil er eine Äthiopierin geheiratet hatte. Sie sagten auch, spricht der Herr etwa nur durch Mose? Hat er nicht auch durch uns geredet? Mose schwieg dazu. Er war ein zurückhaltender Mann, demütiger als alle anderen Menschen auf der Welt. Aber der Herr hatte gehört, was Aaron und Miriam gesagt hatten. Praise the Lord. Amen. The one part to tell me. Another one. Praise the Lord. Amen. We will check the air condition this week and see what we can do. Amen. From verse 1, and Miriam and Aaron spake against Moses because of Ethiopian woman whom he had married. For he had married an Ethiopian woman. Praise the Lord. Amen. You know, they go again. You see, brothers and sisters going against your marriage. Geschwister, die gegen deine Ehe sind. They are going against Moses. They are going against Moses' marriage. Sie waren gegen die Ehe von Mose. Because Moses married a black woman. Weil Mose eine schwarze Frau geheiratet hat. Moses married a black woman. Mose hat eine schwarze Frau geheiratet. You see, and they are against him. Sie waren gegen ihn. A lot of us have experienced that today. Viele von uns haben schon sowas mitbekommen oder selbst am eigenen Leib erfahren. You see? verse 2. And they said, had the Lord indeed spoken only by Moses, had he not spoken also by us? And the Lord heard it. Whatever they are saying to you, was immer sie über dich sagen, praise the Lord. Der Herr hört das. You know, yes, let them speak. Lass sie sprechen. Let them say what they want to say. Lass sie lästern. He hears it. Er hört es. You know, it's not. They are not fighting you. They are fighting the Lord. Nicht dich, sondern den Herrn. Once you choose him, whoever come to fight, wer auch immer kommt, um zu kämpfen. Dich anzugreifen. Er greift und kämpft, bekämpft Jesus. Verse 3. Now, the man Moses was very meek. That's where we are going. He was very meek. Meek. Above all the men which were upon the face of the earth. You know, here Moses, who wrote this? Moses wrote it. Mose hat diesen Satz hier geschrieben, hat alles hier geschrieben. He was the meekest. Er hat geschrieben, dass er der sanftmütigste auf Erden ist. No, today if we are the meekest, God tell us that we are the holiest. We will not even accept it. Wenn Gott uns sagen würde, wir wären die Heiligsten, dann würden wir das niemals akzeptieren. You know, Moses was not, he did not reject anything. Mose hat das nicht verweigert, hat nichts verweigert, was er gesagt hat. Wenn der Herr sagt, was vorbei. He was always ready to embrace. Er war bereit, alles zu akzeptieren, was der Herr sagt. Was stupid, just wenn der Herr sagt, du bist dumm, yes, dann akzeptierst du das. You know, he called David a man after my own heart. Er hat David einen Mann nach seinem eigenen Herzen genannt. You know, upon all the mistake. Obwohl er so viele Fehler begangen. You know, and Moses never point finger. Und Mose hat zum Beispiel auch nie Leute. He told Moses, said you despise me. Achso, David. You know, he told David, he said you despise me. Hat zu David gesagt, du hast mich sozusagen verlassen. You see, David did not point finger to Bathsheba. David hat die Schuld nicht auf Bathsheba geschoben. She was the one that was naked. Dass sie doch and she allowed war, me to see her. Dass ich, dass sie mich verführt hat. You know, he was not like Adam. Er war nicht wie Adam. Then I pointed to the wife. Der, the wife you gave me. Die Schuld auf Eva. You see, trying to blame God. Oder auf Gott geschoben you hat. See, und you are gesagt not hat giving me that one. Die Sünde ist passiert, weil du mir diese Frau gegeben hast, die mich zu Sünde geführt you know, hat. We are always looking for excuses. Wir suchen immer nach einem Sündenbock. Wir suchen immer nach einer Entschuldigung, weshalb wir looking Gott Stimme for zu horchen. Überall nach you Entschuldigung suchen. Der Teufel hat so viele many Entschuldigungen. Er will tell you if you cannot accept it, what about this? What about this? Hat viele Entschuldigungen für dich. Praise the Lord. Hallelujah. Mm. David, God called him a man after my own heart. Gott nannte ihn ein Mann nach seinem eigenen Herzen. Er hat niemals Finger auf andere gezeigt. Und er hat die Strafe empfangen für das, was er getan hat. Und er hat niemanden dafür beschuldigt. When God said, you despise me. Als Gott gesagt hat, dass du mich hintergangen hast, aber heute würden wir nach jemanden suchen, der schuldig ist. Wir sind sehr schnell, anderen Leuten die Schuld in die Schuhe zu schieben. Du bist der Grund. Du bist der Fehler. Aber das ist so ein Saulus-Syndrom. You know, King Saul, the people made me der König Saulus war immer so, immer waren die Leute daran schuld, an dem, was King er getan Saul, hat. The people made me die Leute waren never daran schuld. Anything, except the people made me er war nie schuld, immer die Leute waren um ihn herum schuld. David was not like aber David war nicht so. Gott hat ihn einen Mann nach meinem eigenen Herzen genannt. You better grow out of it. Wachs lieber daraus. Grow out of it. Point your finger upon finger. Entwürde dir das. You know, ständig Leute zu beschuldigen, Leute zu schuld zu schützen. You twisting, you want to, you know, it might be right that they make you do it. Vielleicht stimmt es, dass sie das it zu haben. Right. Vielleicht stimmt es sogar, that make you do dass sie sich it is not between you and those people, it's between you and God. Es ist nicht zwischen dir und diesen Leuten, sondern zwischen dir can und Gott. You get it? Praise the Lord. Halleluja. You see, it is between you. That's why your neighbor is not the people, it's Christ. Deswegen ist dein Nächster nicht der Mensch, sondern Christus. It? Your neighbor is not people, it's Christ. Dein Nächster ist nicht der Mensch, and that's why if you are there or not, I will not steal. Deswegen, ob da, ob die Leute da sind oder nicht, ich werde nicht stehen. Einige von uns würden nicht stehen, because weil mother is there, I mean, Leute you know, da sind. When parents are not there, wenn Eltern nicht da sind, undo, you see? Können wir so vieles tun. You carry Christ everywhere. Aber Christus tragen wir your überall mit. Is Christ himself. Dein Nächster ist Christus. Whatever you are doing, was immer du it's between tust, you and him. Ist zwischen dir und ihm. Ananias and Sapphira, you know what Ananias und Sapphira, ihr wisst, why was did passiert you ist. Lie to the Holy Spirit? Diese beiden, dieses Ehepaar hat den Heiligen, hat den you see, you den can't lie to Geist gelogen. Now take it, you are lying to me. You are not lying to me. Du kannst you are lying mich to the Holy Spirit. Belügen oder versuchen mich zu veräppeln, aber du tust das gegen den Heiligen Geist, nicht gegen praise mich. Praise the Lord. Halleluja. You know, husband and wife. Ehepaar. You know, a husband, I will not do it. It's not because I'm married. Ich werde nicht vergeben. I will not follow other women. I will not fornicate. I will. Why? It's not because I'm married. Weil ich verheiratet bin. You see, well, if I'm not married, that's not the license to fornicate. Yes, no license to fornicate. Wenn ich Single wäre, hieß das nicht, dass because of the Christ in me. Oder ich umschlafen darf, sondern Christus in mir. Deswegen tue ich es. It's not the fear of wife, the fear of husband. It's, you see, that prevents you from fornication. Es ist nicht die Furcht von meinem Ehemann und die Furcht von meiner Ehefrau, die mich daran hindert, fremd zu gehen, sondern es ist die Furcht des Herrn. Das ist der Anfang der Weisheit. Praise the Lord. Halleluja. He said the man Moses was very mean. And Moses wrote it. Moses did was not shy to write it. Oder hat nicht aus falscher Demut das verweigert. He is the meekest man. Hat das geschrieben, sagt, ja, ich bin der Demütigste auf Erden. Today, religion. You know, if they want to sing, they will first of all bring down themselves. Heutzutage in der Religion, man liebt es sich erstmal runterzustufen oder bevor man zum Beispiel einen Auftritt hat oder singt, sagt man, ja, ich bin nicht der beste Sänger und ich bin auch heute nicht so gut drauf, aber ich hoffe, ihr werdet nicht, dass euch das gefallen wird. Aber nach dem Auftritt gehen wir auf diese Menschen, auf die gleichen Menschen zu und sagen, ja, du hattest recht, es war echt schrecklich, meine Ohren haben geblutet. Diese Leute werden am Boden zerstört. It's all about the flesh. Es geht nur um das Fleisch. It's all about the flesh. We don't do things because of the flesh. Wir tun Dinge nicht wegen dem Fleisch, sondern wegen Christus. Praise the Lord. Halleluja. Moses accepting it was not because of himself. Mose hat es nicht akzeptiert wegen sich selbst, God say it, sondern wegen Gott. Over. Weil wenn Gott es sagt, dann ist es so. Praise the Lord. Halleluja. Let us read it up to 10 so that you understand that of Miriam a little bit. Amen. Mm-hmm. And the Lord spake suddenly unto Moses and unto Aaron and unto Miriam, come out, you three, unto the tabernacle of the congregation. And they three came out. Oh my God. John, can you help us to read verse 5? Praise the Lord. And the Lord came down in the pillar of the cloud and stood in the door of the tabernacle and called Aaron and Miriam, and they both came forth. And he said, hear now my words. If there be a prophet among you, I, the Lord, will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. The Bible says we are greater than the prophet. Die Bibel sagt, wir sind größer als die Propheten. Look at how God, you see, he's talking about prophet. He even talk about Moses that he called a servant. When we call our sons today. Er redet hier über Mose, der nur ein Knecht ist, aber wir sind heute Söhne und Töchter des Herrn. Gott spricht über Mose höher als die Propheten. He said, with the prophet I will appear to them in a dream. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. With him will I speak mouth to mouth. He made Moses higher than even the prophets. Er hat Mose höher gestellt als die Propheten. Then you today, as a son of God. Was ist denn mit uns als Söhne Gottes? You are so sorry for yourself. Du mitleidest dich ständig. Praise the Lord. Hallelujah. My servant Moses is not so. Who is faithful? Faithfulness. What is faithfulness here? Was ist die Treue hier? Faithfulness is trusting God. Treue bedeutet, Gott zu vertrauen. You see, righteousness is believing God. Believing Gerechtigkeit God. Heißt Christus zu glauben. Then faithfulness is trusting him. Und Treue ist ihm vertrauen. No matter what, I still trust him. Egal was ist, ich vertraue ihm. Trust is even greater than love. Vertrauen ist sogar stärker als Liebe. You see, love. Liebe. The Bible calls love greater than all. Die Bibel sagt, dass die Liebe das Größte but ist. And he said love. He said love, but he did not say trust. Aber nicht Vertrauen. You see, because trust is so hard. Weil das Vertrauen ist etwas so Großes. No man can achieve it. Das kann niemand erreichen ohne Christus. And we know that no man can achieve God kind of love without Christ. Wir wissen, dass kein Mensch Gottes Liebe haben kann so ohne Christus. Also the trust of God, genauso the das Vertrauen trust. Des Herrn. You know, if I love God, wenn ich Gott liebe, die drei hebräischen Jungs, I can love God and disobey the king. Ich kann Gott lieben und den König but when I see the fire, I can even give up. Aber wenn ich das Feuer sehe, kann ich aufgeben. You know, I can't give up. You know, to go into a fire because of Christ is not longer, it's above love, it's now trust. Es steht schon über der Liebe, es ist Vertrauen. It's now trust. Es ist schon Vertrauen. That is not between, it's just it's like between life and death. Es geht um Leben und Tod. That is, can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. You know your life is as it's going to end. Das heißt, dass dein Leben enden wird. It's going to be over. Who can't stand? Wer kann dann noch Jeder kann sagen, ich liebe you see, Gott, once liebe Gott. To trust, aber wenn es um das Vertrauen geht, stand? Wer kann dann standhaft bleiben? When it means you are going to die. Wenn du sterben when somebody bring gun and say, put it on your head and say, if you say I love, I am for Christ forever, I will kill you. Dass jemand dich bedroht in deinem Glauben. Wirst du dann immer noch zu Christus stehen können? That is trust. Who can das say ist Vertrauen. That is trust. It's above. Es steht darüber. We trust God. Wir vertrauen Gott. Because he never violated his word. Weil er sein Wort nicht bricht. You see, there is a place he could have violated it. Es gab einen Moment, in dem er sein Wort nicht verletzt. Und es hätte ihm niemand übel genommen. That is in the Garden of Eden. Es war ganz am Anfang im Garten he Eden. Could have done it. Er hätte es brechen Satan können. Als der Teufel Eva versucht hat. But he refused. Er hat sich geweigert. He wants us to trust him. Er möchte, dass wir ihm vertrauen. He has to work on his own trust. Er muss so an seinem you and me can trust eigenen him. Can you get Vertrauen if not, we will not trust arbeiten. Him today. Nobody will trust er muss sein eigenes Vertrauen you einhalten. Know, when he created everything, he said, let them have dominion over them. Als er he excluded himself. He took away himself. Die Erde und die Menschen erschaffen, hat er zu uns Menschen gesagt, dass wir über die Erde herrschen sollen. So that is why he just left. He don't left them alone. He was there looking at them, watching them. But he refused to intervene because he is to obey his own word. Und er hat sich geweigert, sich einzumischen, weil er uns die Herrschaft gegeben hat. Und er sein Wort hält. His own word. Er muss sein eigenes Wort halten. Sonst wird ihm niemand vertrauen. That's why the Bible called God holy. Deswegen nennt die Bibel Gott heilig. Holy, because he never violated his own word. Weil sein Wort nicht spricht. Praise the Lord. Halleluja. That is holiness. Das ist heilig. Amen. Our holiness is Christ. Unsere Heiligkeit it's ist not Christus. We never violate our word. Es ist nicht, dass wir unser Wort nicht sprechen. It's depending on Christ. It's holiness. Sondern dass wir uns auf Christus he verlassen. Became holy, unsere Heiligkeit, so weil er heilig, can you get it? Weil er zur Sünde wurde, yes, damit wir heilig sind. My servant Moses is not so, who is faithful in all my house. With him will I speak man to man, even apparently, I'm not in that species. And the similitude of the Lord shall he behold. Wherefore, then, were ye not afraid to speak against my servant Moses? Are you not afraid to, you know, people speak to me. Sie sprechen zu mir. They should be afraid to speak to me. Sie sollten Angst haben, mit mir zu sprechen. Look at what God is talking about Moses. Schau, was Gott hier über Moses sagt. You know, people see those the terrorists. You know, people are afraid of them today. Leute haben Angst vor Terroristen. You know, when somebody just put a black bag on the back of the and everything covered, you just say, this one will explode. People are afraid. Leute haben Angst vor diesen Menschen, you see, die davor afraid. Bekannt sind. They are looking for them. They are viele spending millions upon millions. You see, watching everywhere, looking for them in one way or the other. Touristen werden überall gesucht. Es wird so viel Geld da reingesteckt, damit diese Leute aufgefunden werden und gefangen genommen werden. Aber Jesus hat uns gesagt, vor wem wir uns fürchten sollen. Wir sollen uns vor Gott allein fürchten, nicht vor den Menschen. Fürchte keine Menschen, nur Gott. God is saying that why are you not afraid of my servant? Sie sagt, Gott, warum hattet ihr keine Angst, gegen Mose zu reden? And the angel of the Lord was kindled against them, and he departed. Praise the Lord. Ja. You know, vengeance belongs to the Lord. Die Rache gehört dem Herrn. Moses was not even revenge. Mose hat keine Rache ausgeübt, sondern Gott hat gekämpft. Praise the Lord. You know, I never fight. Ich kämpfe nicht. And I never fight. Ich kämpfe nicht. I just pray for mercy for them, because I know my God. Bete für meine Feinde. I know my God is a consuming fire. Ich weiß, dass mein Gott ein verschlingendes Feuer ist. You know, Moses have to pray for these people. Mose musste für sie im Anschluss sogar beten. He have to pray for them. Musste für sie beten. You see what happened to them? Because there's praise the Lord. Hallelujah. And he departed from them. Verse 10. And the cloud departed from off the tabernacle. And behold, Miriam became leprosy, white as snow. And Aaron looked upon Miriam. And behold, she was leprous. Praise the Lord. Hallelujah. Why was it only Miriam that was leprosy? Was war nur Miriam aussätzig? You know, Aaron was a priest. Aaron war ein Priester. A priest is not can never be caught. Ein Priester kann nicht verflucht werden. Oh, praise the Lord. Hallelujah. First Peter, you know, the Bible calls us priests. Die Bibel nennt uns königliche Priester. You know, if you are a priest, wenn du ein Priester no bist, one can curse you. Kann niemand dich verfluchen. No Satan can curse you. No man can curse you. Kein Mensch kann dich verfluchen. Any curse that come, jeder Fluch. Nobody don't tamper. You know, here even God, you know, even God. That respect, you see, that is because you know what it is. You know. Praise Gott. The Lord. Halleluja. Er hat diese Salbung, weil er weiß, was es bedeutet. You see, Aaron was not caused. Aaron wurde nicht verflucht. Because of the priesthood. Wegen dem Priestertum. We are priests today. Wir sind Priester. Praise the Lord. Halleluja. Let me leave them. Amen. Amen. In verse 3, look at verse 3 again. Now the man Moses was the meekest above all men. Vers 3, Hebräer 11, 4. Mose 12, Vers 3. You see, he was the meekest. Er war der sanftmütigste. Moses did not care what people say, what they were going to say. Moses war es egal, was die Leute sagen. He was living for God and not for man. Er hat für Gott gelebt und nicht für Menschen. You see, it was not what people are going to say. Not what they will be bothered what people are going to say. Wäre uns wichtig, was Leute sagen. What would they feel? What would they talk about? Was werden sie sagen bei uns? You know, I please God and not man. Aber ich gefalle Gott und nicht den Menschen. You see, I don't just let. Sometimes we want to defend ourselves. Manchmal wollen wir uns selbst verteidigen. In one way or the other, let God defend you. Lass du es Gott verteidigen. Let him defend you. Lass du es Who was defending Moses? Wer hat Mose verteidigt? Was is it Moses defending Moses? Hat Moses sich selbst verteidigt? No, Moses Nein. Just left. You see, he was just his mouth was. Sein Mund war verschlossen. But he said, "Vengeance is mine. Sagt, die Rache ist mein. Leave everything to me. Überlass mir alles. Let me do the job. Lass du, dass ich das if Werk you tue. Can do it, it means you are not allowing him to do it. Weil wenn du es tun kannst, dann gibst du ihm keinen Platz, um zu wirken. You can fight for yourself. Und dann wird er dich allein lassen. Er wird dich in Ruhe lassen mit dieser Aufgabe. Und dann wirst du für dich selbst kämpfen und scheitern. Live for God. Lebe für Gott und nicht für Menschen. And not live for mother. Not live, not what people are going to say. Für Eltern, nicht für das, was Leute we sagen. We have to know how revelation comes. Wir müssen wissen, wie Offenbarung kommt. By believing sie kommt, everything indem wir alles glauben, Christ was Christus über uns sagt. Alles, was er zu uns jetzt and sagt. All that he's still going to und alles, was er uns noch sagen wird. You see, we are to believe it. Wir müssen es glauben. You see, you are to believe it. Everything. Wir müssen es glauben. You know, he became poor so that man wurde arm, damit you know, a lot of you know religion. You know what you don't talk about. You know when you talk about when you preach about sickness. Wenn über Krankheit predigst, lieben sie das. But when you preach about prosperity, wenn du über Reichtum predigst, gefällt ihnen das nicht. The same God. Es ist der gleiche Gott. That said, by his stripes, der gesagt, durch seine Schläge wurden wir geheilt. The same God said, he came. He became poor so that we are rich. Er sagt auch, dass er arm geworden ist, damit wir reich sind. That's good. Praise the Lord. Hallelujah. The second Corinthians 8 also. Second Corinthians 8. 2. Korinther 8. Hallelujah. You know these people here. Diese Leute hier. In Macedonia. Das mazedonische Volk. You know, we read about them just on Sunday. Am Sonntag haben wir sie was gelesen. Let us read about them here, you see, so that we get to this point. From verse 1, please just quickly listen. 2 Corinthians 8, from verse 1. 2. Korinther 8, 1. He said, moreover, brethren, we do you to eat of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. You see, the church of Macedonia, the grace that is bestowed on upon them. Die Gemeinde Mazedoniens. How that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Though they were so poor. Wenn sie so arm waren. You see, these people were so poor. Sie waren so arm. I want to help us to read verse 2. Dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihrer tiefe Armut als überreich erwiesen habe, haben in dem Reichtum ihrer Aufrichtigkeit. You know, people look at, you see, they want to see that it's the rich people that sow, that bless the house of God. Leute wollen sagen, dass nur reiche Leute das Haus Gottes segnen. He said out of their deep poverty. Ihr steht aus ihrer tiefen Armut. haben sie gegeben. Let upon all. Obwohl sie arm waren, haben sie dennoch gegeben. To their power, I bear record, yea. And beyond their power, they were willing of themselves. Verse 4. Praying us with much interest, that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministry of the saints. Then we are begging Paul to receive from them. Sie haben Paulus angebettelt, dass er ihre Gaben annimmt. Then we are begging Paul to receive from them. Sie haben Paulus angebettelt, nimm unsere Gaben bitte an. Because for Paul it's not about money. Denn bei Paulus, ihm gibt es ja schon Geld. I am, he said, I. He said he learned to be satisfied. Gelernt, you know where we went on Sunday. Praise the Lord. Hallelujah. He learned to be content. Gelernt, you see, you learn everything in Christ's kingdom. Alles im you learn to love. You learn to be satisfied. You learn to trust Him. You learn to believe. Du lernst zu glauben. Because it is not the system of this world to believe God. Was ist das System dieser Welt, ist, Gott zu glauben? Du siehst Gott nicht. You are not seeing Mr. God. Du siehst Gott nicht dort stehen. The system of this world is seeing is believing. Das System dieser Welt ist sehen oder glauben. If you cannot see it, you don't believe it. Wenn du es nicht sehen kannst, dann kannst du es nicht glauben. Aber Gott ist unsichtbar, du kannst es nicht sehen. Praise the Lord. Hallelujah. You see, Paul said, I've learned to be satisfied. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein, sagt Paulus. He said that we are begging them to receive from him. Sie haben ihn angebettelt, von ihm das Geld und die Hilfe anzunehmen. Praise the Lord. Hallelujah. I've done it. Das habe ich getan. Somebody brought money. I just said, please take it. I don't need it. We don't need it. Jesus hat Geld gebracht und ich habe gesagt, ich möchte, wir brauchen das nicht. Praise the Lord. Hallelujah. Because people will want to make it that it's all about money. Weil es gibt ein paar Leute, die don't give out of necessity. Die aus give Zwang out of geben, love. Sondern sollst aus Liebe geben. Let me quickly read it. Praise the Lord. Yeah. And this they did, not as we hope, but first gave their own self to the Lord. You see, it's not about you giving money. You give yourself first to God. Gib dich selbst erstmal zu Gott und dann unbelievers, some people give. Was sind doch Ungläubige, die spenden. You know, charity, what do you call it? Charity organization. That, you know, they give millions, they give thousands. Sie spenden Millionen von Geldern. That's not what we are talking about. Aber es ist nicht das, wovon wir hier reden. Yeah, it is Christ giving. Es geht um Christus, der durch dich hindurch gibt. Christ is love. Christus ist Liebe, Gott ist Liebe. And once God is doing something, und wenn Gott etwas tut, tut er es aus Liebe. You see, you give in love. Du gibst in Liebe. And this they did, not as we hope, but first gave their own self to the Lord. He wants you. Er möchte dich, before your money. Bevor er dein Geld hat. Praise the Lord. Halleluja. He wants you. Er möchte dich. He wants you. He wants you first. Jesus möchte dich. You first, zuerst. You see? You first. They first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. In so much, verse 6, that we desire Titus. That as he had begun, so he would also finish in you. The same grace also. The same grace. You see, there is a grace of giving. Es gibt eine Gnade des Gebens. Helping die Gnade, anderen Menschen zu you helfen. See, the grace. He said, this grace, this grace, this grace. Diese Gnade. He said, we are to pray to have this grace. Wir sollen dafür beten, dass wir diese Gnade auch haben. The grace of being there for one another. Die Gnade, füreinander da zu sein. You see, because if you cannot be there for your brothers and sisters, wenn du nicht für deine Geschwister da sein kannst, Christ, wie willst du dann für Christus da sein, den du noch nicht gesehen hast? I love God. Ich liebe Gott. Aber du hasst die Menschen. You hate God's children. Du hast Kinder Gottes. You better love them now. Liebe sie lieber jetzt. Wir werden für immer zusammen sein. Es sei denn, du bist nicht errettet. Dann vielleicht nicht. Dann sieht man sich nicht. Praise the Lord. Halleluja. And that's why we do not allow how our brother, our sister's men. Wir lassen nicht zu, so dass der Geruch unserer Geschwister, das Aussehen unserer Geschwister, uns von ihnen trennt. Halleluja. Sie haben erst sich selbst gegeben. It's not I'm sitting down to please that you know some people that it's not about Christ. It's just let me give into the church. Behörden geht es nicht um Christus, sie geben einfach. You know, there are people, no one can have relationship with Christ for you. Weil niemand, absolut niemand eine Beziehung mit Gott für dich führen kann. You know, my relationship with all of you here. Meine Beziehung mit euch hier ist, jeder, ich habe mit allen eine unterschiedliche Beziehung. So also your relationship with people here, they are genauso deine Beziehung mit Leuten, sie sind alle unterschiedlich. You see, my relationship with Mercy or my relationship with my husband, you cannot have it for them. Du kannst diese Beziehung, die andere Leute miteinander haben, nicht für sie führen. You see, you cannot have it for. You see, Mercy cannot have relationship. Your relationship with God, Mercy cannot have it for you. You can only have your relationship with Christ. Mercy kann ihr kann deine Beziehung für Gott nicht führen für dich. You know, du musst sie selber führen. You know, there is a man that came here the other time. Ich bin ein Mann, der hingekommen ist. He said, so our Papa, even though is very close to us. Just outside, but he's close to us. We buy things from him also. Amen. And this man, so we were preached as I was preaching to him. As he said he doesn't go to church, but he always send money to pastors so that we pray for him. Hat er gesagt, ich gehe nicht zur Gemeinde, aber ich gebe Pastoren immer Geld, damit sie für mich beten. Can you get it? He said he doesn't go there. He said, but he always gives send money to pastors so that they pray for him. I will never take that. Aber so ein Geld würde ich niemals annehmen. Von niemandem würde ich so ein Geld akzeptieren. I cannot have relationship with the true God for you. Weil ich kann nicht Beziehung mit dem wahren Gott für dich haben. You and him. Es ist zwischen. I am not in the man, not Moses. Ich bin nicht Mose. You know, Christ is the one that you know that is. Praise the Lord. Halleluja. It is between you and Christ. Es ist zwischen dir und Christus. It is not you sitting down at all, then sending money, then I have relationship with God. Nicht du sitzt zu Hause und. Can you get it? Und he wants to have you. He wants to have relationship with you. Und gibt's dann so that he will not be doing the job through you. Damit er dann Beziehung für dich führt. Das funktioniert nicht. For you and through you. Du musst persönlich Beziehung haben mit Jesus. Amen. Amen. That was, you know, in Nigeria it's so common. Nigeria ist das auch so. Leute haben keine Beziehung mit Christus. Also sie geben den Pastoren Geld. Und der Pastor ist dann beschäftigt damit, für diese Leute zu beten. Aber was ist teuflisch? That's satanic. No money, no amount of money can make me do that. Keine Menge an Geld kann das kann mich dazu führen, was zu tun. Du lebst wie der Teufel und ich soll für dich beten dabei. Praise the Lord. Halleluja. I wonder how that prayer can work. Ich frage mich, wie diese Bete funktionieren. Es kann nicht funktionieren. It can never work. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse. Also das ist etwas, was man auch hier in Europa gemacht hat. Die katholische Kirche hat das vorher gemacht. Dass man Geld bezahlt hat. Katholische Kirche, um sozusagen für seine Sünden zu bezahlen. You see? Das ist, was Paul is saying here, the writer of 2 Corinthians. Das ist das, was he said they first gave their body. Paulus hier sagt. Erst haben sie sich selbst dem Herrn gegeben, nicht Geld gegeben. Erstmal sich selbst haben sie über dem Herrn übergeben. Praise the Lord. Halleluja. They gave their time, everything. Sie haben ihre Zeit, alles dem Herrn gegeben. Und dann haben sie angefangen, Geld zu geben. Praise the Lord. Halleluja. They have time, they spend time with Christ and have time for Christ. Sie verbringen Zeit mit ihm und nehmen sich Zeit für ihn. You see, when you have time also for God's children, one another. Auch Zeit miteinander verbringen, für die Bibelstunde, noch für andere Treffen. Versäumt die Treffen der Gläubigen nicht. Ihr seid dort zusammen, habt Beziehung miteinander. Wie viele Tage habt ihr in der Woche? Das ist so viel Zeit, die du mit Gott und deinen Geschwistern und Christus verbringst. Vergleich mit der Zeit, die du in der Welt verbringst. Weil Zeit mit Kindern Gottes zu verbringen, ist genau die gleiche Zeit, die du mit Gott verbringst. Weil unter euch, wenn nur zwei oder drei versammelt sind, er ist da. Er ist da. You see, it's the same as spending time with God. Es ist das gleiche wie Zeit mit Gott verbringen. You know, sometimes we say we don't have time. Ich würde sagen, wir haben keine Zeit. Aber du wirst Zeit haben zu sterben, wenn der Tod an der Tür steht. Du wirst dir Zeit für Krankheit nehmen. Die Zeit, die du für Jesus nicht hast, wirst du für Probleme haben müssen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Turn it around. Look at how we labor today. An, wie wir arbeiten. Wir arbeiten, um Geld zu bekommen, um Dinge zu bekommen. Arbeite daran, Christus zu erkennen. Die Zeit, die wir für die natürliche Welt nutzen. Nutze das für Christus. Und schau dir an, wie dein Leben aussehen wird. Halleluja. Amen. Then in verse 7, therefore, as you abound in everything, in faith and utterance, and knowledge, and in all diligence, and in your love for us, see that you abound in this grace also, the grace of blessing the house of God. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he said, as you abound in the grace of faith, the grace of utterance, of knowledge, you see, of diligence, of love for one another. You see, abound in this grace also, the grace of seed sowing, of blessing the house of God. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 8. I speak not by commandment, but by occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might be rich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He became poor so that you are rich. Er wurde arm, damit du reich bist. It's impossible. Es ist möglich, arm zu sein im Königreich von Christus. Denn du hast keine Beziehung mit dem wahrhaftigen Gott. Wenn es nicht Christus ist, dann gibt es da keine Garantie. Aber wenn es Christus ist, dann ist eine Garantie. Du kannst nicht arm sein. Zwei Leute können nicht den Preis zahlen. Wie ist die Armut hier hingekommen? Praise the Lord. Halleluja. Poverty came because of sin. Die Armut kam durch die Sünde. See, sicknesses and diseases, they are part of the curse. Krankheiten, Armut sind alles Teil vom Fluch. It's here because of the sin, disobedience of Adam. Mangel ist gekommen durch den Ungehorsam von Adam. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Disobedience came because of through Adam. Ungehorsam kam durch Adam. Oh, Daddy. And the cause, there was a cause. Es gab einen Fluch. Poverty, sicknesses and diseases. Und Krankheiten. But obedience now come is now here through Christ. Aber Gehorsam ist jetzt dadurch Christus. We have been redeemed from the curses. Erlöst von den Flüchen. And that is why it is impossible for you to be poor. Deswegen ist es unmöglich für uns arm zu sein. Except you refuse to remove your mind. Wir weigern uns. If you do not allow the Christ in your spirit to come to your mind. Wenn ich zulasse, dass der Christus in deine Gedanken kommt, dann wirst du auch arm sein. Allow Christ to just come into Lass your zu, dass Christus spirit, in deiner Seele ist. Already, wenn du wiedergeboren bist, ist er in deinem Geist. Aber lass zu, dass er in deiner Seele ist. Denke über ihn nach. Allow Christus. Allow your goal to be him. Lass zu, dass er dein that's Ziel ist. That's how to make it. Praise the Lord. Halleluja. Amen. You know, in Luke, let me go here a little bit. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. You know, Adam was a son of God. Adam war ein Sohn Gottes. He was once a son of God. Er war mal ein Sohn Gottes. But he lost his sonship. Aber er hat die Sohnschaft verloren. He disobeyed God. Als er Gott missachtet hat. You know, go to Luke 3. Quickly go there. Lukas 3. And let me just quickly point to it. Amen. Amen. Are we there? It was talking how they are coming there from up to down, from one generation to another. And here, look at verse 38. It said, which was the son of Enos? Which was the son of Seth? Which was the son of Adam? Which was the son of God? Adam was once the son of God. Adam war mal der Sohn Gottes. Can you get it? He was the son of God. Er war mal der Sohn Gottes. But the son of God in him died. Aber diese Sohnschaft ist gestorben. He died. The son of God. Der Sohn Gottes in ihm. Died when he disobeyed God. Als er Gott missachtet hat. And in Genesis 5. Genesis he was not bearing children after his own likeness. Hat er dann Kinder nach seinem eigenen Ebenbild gezeugt? Praise the Lord. Halleluja. And that is why, you know, he was no longer the son of God. And his children, they were no longer the children of God. Und seine Kinder waren auch nicht mehr die Kinder you know, Gottes. Satan is so clever. Der Teufel ist so intelligent. You know, God wanted to be the mother, the father. Gott wollte Mutter und Vater sein für Adam und Eva. Von Anfang an wollte er es sein. Aber heutzutage lehrt Religion, dass deine Eltern aus Fleisch und Blut, das sind die Götter, die du siehst. And they see, you know, that is where forefathers coming from. The forefather that people worship. No, people worship their forefather. Und daraus ist auch diese, in Afrika is very common. They worship their forefather. Diese Götzenlehre der, der Urahnanbetung herausgekommen. That's where it's coming from. Because God as a father of Adam. Weil Gott als ein Vater von Adam. You know religion, you see Satan actually that is now about people. Worship the spirit of your dead father. Teufel hat es jetzt ungern, dass es dann nicht mehr um Gott geht, sondern um Menschen. Dass man diese Menschen sogar noch bis hin zu ihrem Tod weiter ehren und sogar anbeten soll. You see, instead of God himself, Gott selbst ist, you know, in attorney to people, sind's Menschen. That is not God, your parent, that is your father. Das ist Gott dein Vater. That is your parent. But now the flesh. Und das Fleisch. You see, in attorney to them, so that they worship their forefather, but they are worshiping Satan. Damit sie Urahn anbeten, aber damit they worship their father. Damit dem Teufel anbeten. In Afrika, in Nigeria, they worship. They know when they kick goat, they pour blood on their there's one toes that they normally pour the blood on their forefather to be drinking the blood. You see, they believe that their forefather still fighting for them because it's only God that fights for us. In Nigeria und auch in anderen Ländern werden Vorfahren geehrt und angebetet und man opfert Tiere und Essen für sie. Was er lehrt. Praise the Lord. Halleluja. Can you see the lies of Satan? Sieht ihr die Lügen des Teufels? That is still existing. Die immer noch heute existieren. That is still very strong. Die immer noch stark sind. It takes people to hell. Und die Leute in die Hölle. Leute sterben in dieser Lehre und gehen in die Hölle. Praise the Lord. Halleluja. Let us see 1 Peter. 1. Petrus 1 sagt. You believe everything of Christ. That is hard to receive revelation. Ihr glaubt alles von Christus und so empfängt ihr Offenbarung. Whatever he calls you, just immer er dich nennt, das whatever he says, believe. Immer er sagt, das glaubst du. Praise the Lord. Halleluja. 1. Peter. 1. Petrus. Hey. 1. Petrus 1, Vers 8. Finally. Hey. Can somebody help us to read it? Jenny, can you help us to read it? Erster Petrus 1,8. Indem ihr obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, ihn glaubt ihr obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelfreuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Praise the Lord. Halleluja. You believe everything he's saying about du glaubst you. Alles, was er über dich sagt. Everything he's going to say about you. Alles, was er it's not what parents say about you, you believe. Nicht, was Eltern it's über not dich what sagen, people say about you, you believe. It's not what friends are saying, it's not what you, your, the old man, is saying in your life that you believe. You know, sometimes we allow the old man in us to speak to us. Manchmal lassen wir zu, dass der alte Mensch in uns zu uns spricht. Lass nicht zu, dass der alte Mensch tot ist. Glaube, dass der alte Mensch tot und begraben ist. Is there, you now have the new man dass den neuen Menschen ist. Der den Sieg spricht. Der dir sagt, dass Jesus dein Sieg ist. Halleluja. Amen. Amen. That's it. Whom have you not seen? You love. You have not seen him. Du hast ihn nicht you gesehen, aber du liebst ihn. Have you loved him? Du Christ is death in he is in you and is and through you loving one another. Er ist in dir und durch dich hindurch liebt. You allow him to be in you. Du lässt zu, dass er in dir ist. And you allow him to walk through you. Und dass er durch dich hindurch arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. Whom have you not seen? You love. Praise the Lord. Halleluja. Don't in whom don't now you see him not. Yet believe him. You have not seen him, but was you nicht believe gesehen, aber du glaubst an ihn. Praise the Lord. You know, sometimes we don't even have You know, the world cannot see our victory. Manchmal kann die Welt in Musik nicht sehen, obwohl wir es glauben. But for all, we still believe. Aber dennoch glauben wir. But for all, we are still there for one another. Dennoch sind wir da füreinander. You see, though now you see him not, yet believing, you rejoice with joy unspeakable and full of glory. Praise the Lord. Halleluja. You rejoice, though you have not seen him. Wir freuen uns, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben. You see, with the joy, with the joy that is so heavy. Mit einer unaussprechlichen that the Freude, unbeliever, yourself cannot even understand. Die Ungläubigen nicht verstehen können. You know, when they drive you in your place of work. Wenn man dich kündigt. I can remember when they sacked me in one job that I was doing. Ich kann mich noch erinnern, als man mich mal gekündigt hat. I told the woman, I said, thank you very much. Ich habe mich bedankt bei ihr. I've been expecting this phone call. Ich habe diesen Anruf said, erwartet. Yes? Because he phoned me. Weil sie mich angerufen hat. She phoned hat. Me when I was walking. Where I was about to go home after close. Then she, because the chef phoned me and said, as from the, I should, when I'm going, I should pack my load and just go home. That I'm no longer working for them. I said, oh, really? Danke, danke, danke, danke, sure, danke. He said, for whom? I said, yeah, I've been expecting this phone call. Thank you very much. You know, if you know your God, praise the Lord. Halleluja. You know, I always say, if doctor tell you are going to die, you just jump up and kiss him. Sag es immer wieder, wenn der Arzt sagt, dass du sterben wirst, dann freust du dich. You just jump up because you know that he that is in you. Dass der, der in dir ist. The report of that doctor. Größer ist als dieser Arztbericht. He's greater, you know, he that is in you. Der, der in dir ist. You know that no weapon that fashioned against me shall prosper. Du weißt, dass keine Waffe, die gegen dich gelegen haben wird. Can you get it? You know, if you don't know who you are, wenn du nicht weißt, wer du bist, you will be like $2 suitcase. Wirst du einfach wie ein Kartenhaus zusammenfallen. You will just be down. Du wirst wie ein Kartenhaus zusammenfallen. You cannot eat, you cannot drink. Du wirst nicht essen können, du wirst nicht schlafen können. I did not even ask anything. What did I do? Why? You see? I just said, danke. Ich habe schon nur gedankt. Danke, danke, danke. He said, I have been waiting for this phone call. Now I just go, thank you very much. That's all. I came home rejoicing. Ich bin nach Hause gekommen, habe mich gefreut. Understand, know who you are. Wisst ihr, wer ihr seid? If you are holding something here, wenn du etwas in der Hand hältst und Gott dir etwas anderes geben will, erst wenn du das eine loslässt, kann das andere nicht kommen. I don't know if you understand. If he taken away anything from you, wenn er dir etwas wegnimmt, we have better thing for you. Hat er etwas Besseres für dich. Don't be sad about anything. Trauert um nichts. God is work together for good for those who love God. Alles wird zum Guten für die, die dem Herrn vertrauen. If you can know that. Du das weißt. Wir machen uns so viele Sorgen. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. I was rejoicing. My joy, she could not understand it. Sie konnte meine Freude nicht verstehen. She could not understand somebody that said that I just sank. She could not. You see, the joy unspeakable. That no man can understand. Eine Freude, die so unaussprechlich ist, die niemand verstehen kann. Because the job was not my source. Weil diese Arbeit war nicht meine Quelle. If your job is your source, wenn deine Arbeit deine Quelle ist, better allow Christ to be your source. Lässt du lieber zu, dass Christ deine Quelle ist, nicht diese Arbeit. Not that education. Nicht die Bildung. You see, the ministry is not my source. Die Gemeinde ist nicht meine Quelle, sondern Christus ist meine Quelle. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you allow your job to be your source, wenn du zulässt, dass deine Arbeit deine Quelle ist, wird der Teufel das that angreifen Christ können. Source, no. Aber wenn Christus deine Quelle ist, niemand kann Christus nobody can touch me. He's untouchable. Er ist unantastbar. Praise the Lord. Halleluja. You know our name. We have a new name. Wir haben einen neuen Namen. You see, just as we have him as our source, so also we have a new name. Your new name is Jesus Christ. Der neue Name ist Jesus Christus. He's no longer, you know, just name your father's name and your name. You see, the four name, the natural name. You see, you know, the natural name. You know, in the demonic world, if they want to curse people, they curse you with your mother's name. They will call you your name and they will call your mother's name. And they will curse you. You see, this the son of this person, the daughter of this person. In der teuflischen Welt wird man mit seinem Namen verflucht. Durch seinen Namen verflucht. Wenn du nicht zulässt, dass Christus dein neuer Name ist, und du unter diesem natürlichen Namen bleibst, wird dieser Fluch kommen. Aber der neue Name, der kann nicht verflucht werden. Der neue Name, den du jetzt kriegst, wenn er dir sein Leben gibt, verändert er auch deinen Namen. In the name of Jesus. In the name of Christ. Im Namen von Christus. Halleluja. Seinen Namen trägst du jetzt. Amen. Then let us go to. Let's go to Mark 16. Markus 16. Mark 16. Okay. Mark 16. Mark 16. It talks about believers here. Believers, those who believe on him. Die, die an ihn glauben. Believers, to believe him, to an believe ihn Christ, glauben, Christ. To believe he became poor so that you are rich. Arm wurde, damit du reich bist. To believe that by stripes you are healed. Durch seine Wunden sind wir geheilt. To believe that no cost, no, you see, no weapon that fashioned against you shall prosper. Das ist keine Waffe, die gegen dich ist. You are not fighting to be the head. Du kämpfst nicht darum, der Kopf zu sein. You know, you are already the head and not the tail. To believe that believers. Eine Gläubige. It is not talking about hearers. Das sind nur die Hörer. It's not when you hear, it's when you believe. Geht nicht um das Hören, sondern das Glauben. Yes. 15 to 18. Markus 16, 15 to 18. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creation. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And those signs shall follow. He said, if you look at it, let me look at verse 16. He said, believer. He said, you see, he that believeth. They glaub. If you believe, wenn du glaubst, everything he talks about you. Alles, was er über dich if sagt, you believe, it's what he says that matters. Wenn du glaubst, ist das, was er sagt, if sehen, you believe, it's all about him. Das ist um ihn geht. Praise the Lord. Halleluja. If you believe, wenn du glaubst, it's not just believing. You know, it's not just say, okay, I believe. You know, you have to believe deep down in you. Du hast tief in deinem Herzen believe glauben. Everything he's talking alles about glaub, you. Was er zu dir sagt, what he called dich sagt, what he says to you, what an entity, you see, everything of him, believe all. He that believe, he did not say he that hear. Nicht wer, wer hört. And his baptized shall be saved. But he that, you know, to believe and baptize. Glauben, it's not baptizing with water. Nicht mit Wasser tauchen. You know, if you are baptizing with water, how do you do it? You are soaked into water. You know that. Wenn du getauft bist, du hast im Wasser, wirst du in das Wasser eingetaucht. If you believe enough and be soaked with it. Wenn du so sehr glaubst, dass du you da believe that eingetaucht bist. You know when they write, they don't tell you that there's no job. You jump up and you just tell them thank you. Dass du Freude hast in jeder Situation, ob der Kündigung oder allem. You believe that you see you are baptized, you are soaking. You know there is baptism of Christ. Es gibt die Taufe von Christus, wenn der Herr dich tauft. There's a baptism of John. Es gibt die Taufe von Johannes. Halleluja. There is water baptism. Es gibt die Wassertaufe von Johannes. And there is baptism from Jesus. Es gibt auch die Taufe von Jesus. In Acts of Apostles it's also there. That Jesus Christ himself baptized you. Dass Jesus selbst sich tauft. You are soaked in the Holy Ghost. Du bist getaucht im Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. If you believe enough that you are soaked in that belief, you are soaked in it, that Jesus is that is all about Christ for you. Praise the Lord. Dass du so sehr darin hineingetaucht bist, dass du, dass Jesus alles ist für dich. He that believeth and is baptized shall be saved. But he that believeth not shall be damned. You know, here, you see, it is just about believe and be baptized with water. Then you are saved. You can see it everywhere today. How many are saved? Wie viele Leute sind errettet? You know, they believe and they just say, they pray the prayer. Sie and they are soaked in the water. Werden getauft in das Wasser und es war. You see, he is talking what is greater than that. Aber er spricht für etwas Größeres. That it is not just water. Being deep inside water. Es geht nicht nur darum, in Wasser getaucht Paul said, I am not sent to baptize. I'm sent to preach the gospel. Paul hat gesagt, ich wurde nicht gesandt, um zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. I'm not against water baptism. Ich bin nicht gegen die Wassertaufe. You know, water baptism is good for even beginners. Die Wassertaufe ist gut für Anfänger in Christus. And you know, for your conscience. Für dein Gewissen. Even when you are not, you know, for some people until they are baptized in water, they are never they never believe they are saved. I don't need anything. Es gibt ein paar Leute, die haben keine Ruhe, die haben keinen Glauben an ihre Erlösung, wenn sie bis sie erst in Wasser getaucht werden. Ich brauche das nicht. Ich brauche das Fleischische nicht. I don't need it. Als Beweis. Paul said he never baptized any of them. Paul sagt, ich habe niemanden von ihnen getauft. Praise the Lord. Hallelujah. You know, until they are baptized, you know, for your conscience, you can do it. Für dein Gewissen kannst du das tun. Jesus baptized me. Jesus hat mich getauft. With the Holy Ghost. Mit dem Heiligen Geist. That's the greatest. Das ist die größte Taufe. Amen. Amen. Praise the Lord. But he that is that believe not shall be done. If you do not believe, wenn du nicht glaubst, Allah believe and they are baptized with viele water. Glauben und sind look in Wasser getauft. Aber schau dir dein no example of Christ at all. Christus ist nothing of Christ. Nothing. Just look at. They do it in Catholic Church. Sie tun das in der katholischen Kirche. They do. They don't baptize. They believe. They just pray the prayer. Then they soak them in water. But the Holy Ghost is not there. Aber der Heilige But Geist Christ ist himself is not there. Christus selbst ist nicht da. You can't be soaked in Satan's power. Du kannst auch getaucht sein in der Kraft des Satans. You know that they soak you in water. Be careful where you go to and they soak you in water. Seid vorsichtig, wo ihr euch mit Wasser taufen lässt. It's dangerous. Das ist gefährlich. You don't allow people to soak you in water. Lässt nicht zu, dass Leute dich einfach religion churches, dass religiöse Gemeinden dich Wasser because tauchen. There is, they do it as rituals. Das kann man als Ritual machen. Satan's kingdom uses it very well. Und Satan nutzt sowas als Ritual. All this, what you call it, sex. Über Sekten. You see, they use it. They baptize them. Sie taufen Menschen. They mama, this thing. They baptize them. Genauso you see, they soak them in water. You see, they cover. You see, this religion, they do it very well. Religion tut you das should oft. Be very, very careful with where you go to and they soak it in water. Wo wir hingehen und wir uns mit Wasser taufen lassen. It's not. What happened to me years ago? I've said it in this church. Ich habe es hier schon mal in dieser Gemeinde gesagt, dass ich schon mal so eine Erfahrung gemacht habe. What happened to me when I was water baptism? It nearly killed me. Als ich getauft worden bin in irgendeiner teuflischen Gemeinde und das bin ich voll. I did not know. I thought, you know, church is church. Und ich dachte, Gemeinde ist Gemeinde. Anytime, immediately after that baptism, everything I see is blood. Nach dieser Taufe habe ich einfach nur noch Blut gesehen. Anything I see is blood. No rest. Ich hatte auch keine Ruhe. You better please praise the Lord. Halleluja. Allow it to be Christ das alone. Das ist Christus alleine. Amen. Amen. I be hearing voice. Ich habe auch Stimmen gehört, die niemand anderes hört. It's so, you know, just ordinary water baptism. Obwohl es nur eine Wassertaufe war. Satan. Aber der Teufel nutzt das. And people come in to pray for me. Oder Leute, die für mich beten. I never go to church and allow people to put ich gehe nicht zur Gemeinde, zu einer Gemeinde, lass zu, dass Leute für mich beten. I don't allow it. Ich lasse das nicht because zu. You are to be careful. Du musst aufpassen. Of people that pray for Leuten, die für dich beten. You see, said by their fruit you shall know them. Durch ihre Frucht wirst man sie erkennen. You shall know them. Durch ihre Frucht If it is not Christ, it is Satan. Es ist der Teufel. Satan initiates people in different ways. Der Teufel kann Leute initiieren. You see, follow your mother, follow your father, follow friends to places, and the prophet will say he want to pray for you. Better be careful. Dass man Freunden oder Familie nachgeht und in irgendeiner Gemeinde sich von irgendeinem Pastor segnen lässt oder dass jemand für dich betet dort. By their fruit you shall know. Durch ihre Frucht wird man sie If erkennen. It is not Christ, wenn es nicht Christus ist, es ist der it Teufel. Is not about miracle, es geht nicht um Wunder, dass sie Wunder vollbringen. Denn der Teufel kann auch Wunder vollbringen. Satan can do things. Kann auch Dinge tun. That is not Christ. Das ist nicht Christus. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 17, and these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. Then you see those that believe, those that trust me, those that depend on me, those that rely on me. It is not when you hear, but when you believe. Es geht nicht um den Zeitpunkt des Hörens, sondern den Zeitpunkt we des Glaubens. Learn to believe in Christ. Wir lernen zu glauben. It is not natural to believe Christ. Es ist nicht natürlich, an Christus zu glauben. You see, to believe Christ is not natural. An Christus zu glauben ist Let nicht natürlich. Let us go to John 8. Johannes 8. You see, it is not natural to believe Christ. John 8. Until you really believe. Erst wenn du wirklich glaubst. You believe everything, not alles some glaubst, duties. You know einiges. There are some things we don't still believe. Es gibt einige Sachen, die wir immer noch nicht glauben. John 8. Johannes 8. Vers 48. 48. Vers 45, sorry. 45. Vers 45. And because I tell you the truth, you believe me not. Verse 46 also, which of you convinced me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me? Praise the Lord. Yeah. Because the natural cannot believe God. Was natürliche kann ich an Gott glauben? In 1 Corinthians 15, verse 50. 1 Corinthians 15, verse 50. 1. Korinther 15. Verse 50. The natural cannot believe God. He said, now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither do corruption inherit incorruption. Flesh and blood cannot believe God. Flesh and blood can God nicht glauben. Since we are in 1 Corinthians, go to 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. 1 Corinthians 2. Praise the Lord. Amen. 1 Corinthians 2, verse 13. He said, which things also we speak? I'm sorry. Let me see. First Corinthians 2, okay, let's read from verse 13 to 14. He said, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. Man's wisdom teaching. The passing by exam, you see, is different from knowing the true gospel of Christ. Eine Prüfung zu bestehen ist anders als das Evangelium von Christus then he can't talk about comparing spiritual things with spiritual. Verse 14. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. If you are a natural man, you can never understand God. Wenn du ein natürlicher Mensch bist, wirst du Gott nicht verstehen. You see, natural man never submit to Christ. Natürlicher Mensch gibt sich Christus nicht hin. You see, natural man are those that are just, it's just about themselves and not about Christ. They never submit to Christ. Sie geben sich Christus nicht hin. It's not Christ in their life. Christus ist nicht in ihrem Leben. The natural man. der natürlichen Mensch. When the natural man receives not the things of the Spirit of God, you cannot hear the voice of God except you submit to Christ. Du kannst die Stimme Gottes nicht hören, nur wenn du dich Christus übergibst. If you are of Moses, you can never hear the voice of God. Wenn du zu Mose gehörst, wirst du die Stimme Gottes nicht hören. Das ist keine Offenbarung. The revelation comes through Christ. Die Offenbarung kommt durch Christus. The Holy Ghost will reveal Jesus Christ to us. Der Heilige Geist wird uns Jesus offenbaren. He is not going to reveal Moses to you. Er wird dir nicht Mose offenbaren, sondern Christus. Praise the Lord. Halleluja. And all we need is Christ. Alles, all we have to know is Christ. Alles, was wir wissen, all we have to have is Christ. Alles, was wir besitzen, all our going out and our coming in is Christ. Unser Ein- und Ausgang wird Christus sein. Unsere Entscheidungen sollten Christus sein. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. For they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. And in 1 Corinthians 1:18, since we are still there, look at 1:18. 1 Corinthians 1:18. He said, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. For unto us which are saved, it is the power of God. The message that you receive is die Botschaft, die du empfängst, ist Gott, der zu dir spricht. His message is how he speaks to you. Deine Botschaft ist die Art und Weise, wie er zu dir spricht. His message to you, the message deine Botschaft, die du empfängst, is Christ that is speaking to you. Ist Christus, der zu dir spricht. But it is foolishness unto them that are lost. Das ist dummheit für die, die verloren sind. But the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. And verse 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. He pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Ha! Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. You see, the wisdom of God, by the wisdom of man, you cannot know God. Durch die Weisheit Gottes, durch die Weisheit der Menschen kannst du Gott nicht erkennen. You see, and that is why a professor cannot know God. Ein Professor kann Gott nicht erkennen. It's not you read your book, you not know God. Du kannst nicht durch no wisdom of weltliche man Weisheit know God. Gott irgendwann erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Then we stop here, please. I will continue from there because the time is coming. Amen. Amen.